Einladen möchten wir Sie nun zu der ersten Folge eines zweiteiligen Hörspiels Lolita. Nach dem gleichnamigen und wohl berühmtesten Roman des russischen Schriftstellers Wladimir Nabokov. Verzauberter Jäger lautet der Titel der ersten Folge der Funkfassung des Romans, der nach seinem Erscheinen 1955 in den USA einen beispiellosen Skandal hervorgerufen hatte. Dem 1899 in Petersburg geborenen exilrussischen Schriftsteller, der 1940 in die USA übergesiedelt war und dort als Professor für russische Literatur lehrte, sicherte der Welterfolg des Buches finanzielle Unabhängigkeit. Die Geschichte von dem alternden Professor Hombart und seiner selbstzerstörerischen Liebe zu dem raffinierten Nymphchen Lolita wird inzwischen als meisterhaftes literarisches Vexierspiel gewürdigt. Der bis heute zweifach verfilmte Roman gilt als ein Klassiker der Moderne des 20. Jahrhunderts. Keinen unwesentlichen Anteil am Romanerfolg von Lolita hatte die erste und kongeniale Verfilmung durch Stanley Kubrick 1961 mit James Mason und Sue Lyon in den Hauptrollen. Die vorliegende Hörspielbearbeitung von Walter Adler stützt sich vor allem auf das ursprüngliche und von Regisseur Kubrick nur zum Teil verwendete Filmdrehbuch von Nabokov selbst, der 1977 in Montreux, seinem späteren Schweizer Domizil, gestorben ist. Lolita, Licht meines Lebens, Feuer meiner Lenden, meine Sünde, meine Seele. Lolita, die Zungenspitze macht drei Sprünge den Gaumen hinab und tippt bei drei gegen die Zähne. Lolita. Sie war Lo, einfach Lo am Morgen, wenn sie 4 Fuß 10 groß in einem Söckchen dastand. Sie war Lola in Hosen. Sie war Dolly in der Schule. Sie war Dolores auf amtlichen Formularen. In meinen Armen aber war sie immer Lolita. Hatte sie eine Vorläuferin? Ja, doch, die hatte sie. Es hätte vielleicht gar keine Lolita gegeben, hätte ich nicht eines Sommers ein gewisses Urmädchenkind geliebt. In einem Prinzenreich am Meer. Ach, wann war es doch? Ungefähr so viele Jahre vor Lolitas Geburt, wie mein Alter in jenem Sommer betrug. Bei einem Mörder können Sie immer auf einen extravaganten Prosastil zählen. Meine Damen und Herren Geschworene, Beweisstück Nummer 1 ist, was die Seraphim neideten, die schlecht unterrichteten, naiven, edelbeschwingten Seraphim. Ergötzen Sie sich an diesem Dorngestrüpp. Lolita von Wladimir Nabokov. Teil 1 – Verzauberte Jäger. Claire Quilty? Ach, was soll's. Oben in Parkington, nehme ich an. Er hat ein Haus. Ein regelrechtes altes Schloss. Ja. Kam mir so vor, als hätte es geklingelt. Aber anscheinend habe ich mich geirrt. Ich will ein paar Worte mit Ihnen sprechen, ehe Sie sterben. Erinnern Sie sich an Elphinstone, den Streich, den Sie da vor 3 Jahren gespielt haben? Sie sind betrunken und ich bin unter Droge. Hören Sie auf, mit dieser Kanone herumzufuchteln. Erinnern Sie sich an ein kleines Mädchen namens Dolores. Dolores Hayes, alias Dolly, alias Lolita. Gute Frage. Ich brauche was zu rauchen. Ich sterbe, wenn ich nichts zu rauchen kriege. Sie sterben sowieso. Konzentrieren Sie Ihre Gedanken auf Dolores Hayes, die Sie gekidnappt hat. Ich habe Sie vor einem perversen Vieh gerettet. Ich bin nicht verantwortlich für die Vergewaltigung anderer Leute. Absurd. Zugegeben. Diese Lustpartie war albern, aber Sie haben sie ja wohl zurückgekriegt, oder? Wollen Sie sitzend oder stehend hingerichtet werden? Das ist keine leichte Frage. Übrigens, ich habe Fehler gemacht. Das ganze Leben ist eine Fehlerkomödie. Ich bedauere sie aufrichtig. Andererseits habe ich Ihrer Dolly zu herrlichen Ferien auf dieser Ranch verholfen. Sie hat fabelhafte Leute kennengelernt. Wir haben ein paar sehr amüsante Filme gedreht, wissen Sie. Wo sind diese Drecksfilme? Ah, mon pauvre monsieur. Die sind vernichtet. Die Ranch ist abgebrannt und sie wurden vernichtet. Aber oben habe ich einige selbstgedrehte Szenenfolgen, auf denen andere Kinder alle möglichen Spiele spielen. So, ich erschieße sie jetzt. Haben Sie vor dem Sterben noch etwas zu sagen? Ich meine, etwas Ernsthaftes. Mein lieber Mr. Humbert, ein idealer Stiefvater waren Sie nicht. Und ich habe Ihre kleine Schutzbefohlene nicht gezwungen, zu mir zu kommen. Dieses Haus hier ist nicht so modern wie die Ranch, aber es ist bequem und es gehört Ihnen. Ich ziehe mich nach Spanien oder Ägypten zurück. Natürlich unter der Bedingung, dass Sie diese verstopfte Kanone wieder in die Tasche stecken. Diese Sammlung von ausgefallenen Filmen, von denen wir sprachen, enthält Vorführungen der größten Liebhaber unserer Zeit. Und wissen Sie was? Bei näherem Überlegen, wenn Sie mir erlauben, in meiner Kartei nachzusehen, vielleicht finden wir dann noch einen kleinen Film, den ich retten konnte. Eine prismatische Episode mit ihrer Lolita. Und jedes Mal, wenn ich es ihm antat, wenn ich ihm dies Schreckliche antat, zuckte sein Gesicht so clownhaft grotesk, als übertreibe er den Schmerz. Er verdrehte die Augen, schloss sie halb und stieß ein weibisches Ha! Aus. Und jedes Mal, wenn eine Kugel ihn traf, erschauerte er, als hätte ich ihn gekitzelt. Mein Name ist Dr. John Ray. Ich habe hier einen Packen schlecht getippter Aufzeichnungen, die Mr. Humbert Humbert nach seiner Verhaftung im Gefängnis geschrieben hat, wo er wegen Mordverdachts einsaß, sowie in der Psychopathenstation, in die er zur Beobachtung eingewiesen war. Hauptsächlich handelt sein Bericht von seiner verhängnisvollen Leidenschaft zu einer bestimmten Art von sehr jungen Mädchen und den Qualen, die er in seinem Strudel von Libido und Schuldgefühlen durchlitt. Ich habe nicht die Absicht, Humbert zu verklären. Er ist schrecklich, er ist elend, er ist ein leuchtendes Beispiel für moralischen Aussatz. Doch in seiner Geschichte gibt es Tiefen der Liebesleidenschaft und des Schmerzes, Muster der Zärtlichkeit und Seelennot, die seine Richter nicht abtun können. Als Fallgeschichte wird seine Autobiografie in psychiatrischen Kreisen zweifellos zu einem Klassiker werden. Ich wurde vor 40 dunklen Jahren, 1910, in Paris geboren. Mein Vater war ein sanftmütiger, leichtlebiger Mensch, ein Schweizer Staatsbürger gemischter französischer und österreichischer Herkunft mit einem Schuss blauer Donau in den Adern. Er besaß ein Luxushotel an der Riviera. Meine Mutter war Engländerin. Sie starb 2 Jahrzehnte früher als mein Vater. Bei einem Picknick an meinem 4. Geburtstag wurde sie hoch oben in den Seealpen von einem Blitz erschlagen. Tante Sybil, die älteste Schwester meiner Mutter, eine gestrenge Jungfer, half meinem Vater bei der Erziehung. Meine Kindheit verbrachte ich in der heilen Welt des Hotels Mirana in Saint-Tropez. Ich denke an einen bestimmten Sommer zurück. Im Ostflügel unseres Hotels belegte eine englische Familie eine Suite im Erdgeschoss. Annabelle. Wie sonderbar, heute an jene Qualen zurückzudenken, im Licht einer anderen Liebe. Ich war 14 in jenem Königreich am Meer und Annabelle 12. Und trotz unserer Jugend verliebten wir uns. Ich liebte sie zärtlicher als Tristan, Isolde, als Petrarca seine Laura begehrte, romantischer als Poe, die kleine Virginia liebte. Sie wollte Krankenschwester in einem asiatischen Hungergebiet werden. Ich ein berühmter Spion. Eines späten Abends gelang es ihr, die bösartige Wachsamkeit ihrer Familie zu überlisten. Ein Haufen Sterne glühte blass zwischen den Silhouetten der langen, dünnen Blätter über uns. Der vibrierende Himmel schien so nackt zu sein, wie sie selber unter ihrem leichten Kleid. Ich sah ihr Gesicht in diesem Himmel, seltsam deutlich, als strahle es einen ihm eigenen schwachen Glanz aus. Ihre Beine, die liebreizenden, lebendigen Beine, waren nicht zu dicht beieinander. Und als meine Hand fand, was sie suchte, kam ein träumerischer, unirdischer Ausdruck, halb Lust, halb Schmerz in ihre kindlichen Züge. Sie versuchte, die Liebespein zu lindern, indem sie zuerst ihre trockenen Lippen rau gegen die meinen rieb. Dann zog sich meine Liebste mit einem nervösen Schütteln des Haars zurück, kam dunkel wieder an mich heran und ließ mich an ihrem offenen Mund weiden, während ich mit einer Hingabe, die bereit war, ihr alles zu schenken, mein Herz, meine Kehle, meine Eingeweide, ihrer ungeschickten Faust das Zepter meiner Leidenschaft zu halten gab. Oh, I love you. Niemals sah ich sie lebend wieder. Ein paar Monate, nachdem sie die Riviera verlassen hatte, wurde ich nach England auf die Schule geschickt. Im selben Jahr starb sie in Korfu an Typhus. Ich erfuhr erst im letzten Augenblick von ihrer Krankheit und kam gerade noch rechtzeitig zu ihrer Bestattung. Ich schreibe dies im Gefängnis, und die Abgeschiedenheit, zu der ich hier verurteilt bin, hilft mir, sonderbarerweise dabei, die ferne, diffuse, persönliche Vergangenheit, die ich heraufbeschwöre, zu umfassen und zu verdichten. Humbert konnte die anmutige Annabel niemals vergessen. Und ihr Schemen und Schatten suchte ihn auf allen Gartenwegen seines Liebeslebens heim. Er beendete das College in England und setzte sein Studium, sein Fach war vergleichende Literaturwissenschaft, in der Schweiz fort, wo ihn Staatsbürgerschaft und Temperament dem Tumult des Ersten Weltkrieges fernhielten. Dann zog er nach Paris, wo er sich verschiedenerlei literarischen Betätigungen widmete und an einer Knabenschule Englischunterricht erteilte. Aber überall, in den städtischen Parks, an Bushaltestellen, an Straßenecken, im Garten eines Waisenhauses und an vielen anderen Futterplätzen, rang Hambet mit sonderbaren, elenden Trieben immer weiter auf der Suche nach dem Kind seiner Knabenliebe. Mit 25 beschloss er zu heiraten. Seine Wahl fiel auf Valeria, die Tochter eines Pariser Arztes polnischer Herkunft, bei dem er wegen eines Herzleidens in Behandlung war. Obwohl ich mir sagte, dass ich nur auf eine beschwichtigende Anwesenheit, einen verklärten Portefeuille, ein animiertes Genital Wert legte, zog mich in Wahrheit an, wie sie das kleine Mädchen spielte. Nach einer kurzen Zeremonie auf der Mairie brachte ich sie in die neue Wohnung, die ich gemietet hatte, und ließ sie, ehe ich sie anrührte, ein wenig zu ihrer Verwunderung das schlichte kleine Mädchen Nachthemd anziehen, das aus dem Wäscheschrank eines Waisenhauses zu Stibitzen mir gelungen war. Die Hochzeitsnacht machte mir einigen Spaß. Und bei Sonnenaufgang hatte ich die Idiotin so weit, dass sie hysterische Zustände bekam. Aber bald schon machte sich die Wirklichkeit bemerkbar, und ehe er es sich versah, hatte der unbefriedigte Hambert kein Nymphchen, sondern eine große, aufgeschwemmte, stumpfsinnige, erwachsene Frau am Hals. Diese Sachlage währte von 1935 bis 1939. Im Sommer starb mon oncle d'Amérique und hinterließ mir eine Jahresrente unter der Bedingung, dass ich in die Staaten übersiedle und mich ein wenig mit seinem Geschäft befasse. Hier ist dein Pass. Verlieh ihn bloß nicht. Nein. Warum schüttelst du den Kopf? Hast du was drin, ein Kieselstein? Ich kann dir versichern, er ist so gut wie leer. Ich kann das nicht weiter mitmachen, du reist alleine. Was? Was hast du gesagt, du dumme Nuss? Wir müssen uns trennen. Darf ich fragen, wieso? Weil das Leben mit dir traurig und schrecklich ist. Gut, damit das ein für alle Mal geklärt ist. Jetzt hat alles ein Ende. Ich werde frei sein. Es gibt einen anderen Mann in meinem Leben und ich verlasse dich. Ein Mann? Wovon redest du? Er ist ein Mensch, kein Ungeheuer. Er ist ein weißer Russe. Er war Oberst in der russischen Armee. Sein Vater war Berater des Zaren. Du kannst mir jetzt gar nichts mehr tun, weil ich ihn nämlich liebe. Die Scheidung war nicht zu vermeiden. Valeria hatte einen anderen, passenderen Lebensgefährten gefunden und einsam machte sich Hambert auf den Weg nach Amerika. Die Formalitäten der Scheidung verzögerten meine Abreise und die Düsternis eines weiteren Weltkrieges hatte sich auf den Erdball gesenkt. Als ich nach einem langweiligen Winter in Portugal, wo ich eine Lungenentzündung durchmachte, endlich in den Staaten landete. In New York nahm ich mit Freuden den leichten Job an, den das Schicksal mir bot. Er bestand hauptsächlich darin, Parfumanzeigen zu ersinnen und zu redigieren. Das Seichte und das Pseudoliterarische daran sagten mir zu. Und so oft ich nichts Besseres zu tun hatte, widmete ich mich dieser Aufgabe. Andererseits drängte mich eine im Krieg gegründete New Yorker Universität, meine vergleichende Geschichte der französischen Literatur für englischsprachige Studenten fertigzustellen. Ehe ich den berühmten Gast vorstelle, der heute Abend auf dem Programm steht, werden Sie gerne hören, dass nächsten Freitag der bekannte Psychiater Dr. John Gray über die sexuelle Symbolik des Golfspiels zu uns sprechen wird. Heute haben wir Dr. Hambert hier, der viele Jahre in sehr europäischer Umgebung zugebracht hat und jetzt gleich über romantische Lyrik zu uns sprechen wird. Bitte, Dr. Hambert. Bevor ich mit dem eigentlichen Vortrag beginne, einen mir sehr wichtigen Punkt zu veranschaulichen, indem ich... Ich habe ein Lesezeichen eingelegt, aber es ist anscheinend rausgefallen. Ja. Angeblich eine sehr vollständige Anthologie. Müsste ein Register haben. Ich muss doch dieses Gedicht finden. Es fängt mit einem N an. N-Y-M. Also ich bin sicher, es fing mit einem N an, wie das doppelte N in Annabelle. Der Begriff, den ich veranschaulichen möchte, lautet Nymphchen. Ich möchte Ihnen die folgende Überlegung unterbreiten. Zwischen den Altersgrenzen 9 und 14 gibt es bestimmte Mädchen, die bezaubern den Wanderer, der doppelt so alt ist wie Sie, und offenbaren ihm ihre wahre Natur, die nicht menschlich ist, sondern eben nymphisch, mit anderen Worten dämonisch. Und für diese auserwählten Geschöpfe schlage ich den Namen Nymphchen vor. Ich spreche von einer gewissen feenhaften Anmut, von dem schwer fassbaren, unstinkenden, gemütszerschmetternden, heimtückischen Charme, der die pubertierende Dämonin von dem gewöhnlichen, niedlichen, rundgesichtigen Kind mit einem Bäuchlein und Zöpfen trennt. Ruhe! Ja, nur ein Wahnsinniger vermag auf der Stelle, doch auf der Stelle, und zwar an unbeschreiblichen Anzeichen, den katzenhaften Umriss eines Wangenknochens, die Schlankheit einer flaumenüberzogenen Gliedmaße und andere Merkmale zu erkennen, die mir Verzweiflung und Scham und Tränen der Zärtlichkeit aufzuzählen. Verbieten. Wir ducken und verstecken uns. Ja, aber unsere Träume enthalten Verzauberungen, die dem Normalmenschen immer fremd sein werden. Was wohl sah Edgar Poe in der Mutter seiner pubertierenden Braut? Oh, was für ein Graus sind reife Frauen für den Nymphchenliebhaber. Kommen Sie mir nicht zu nah! Hände weg! Es geht mir nicht gut. Es geht mir nicht gut. Er ist ohnmächtig. Einen Arzt! Rufen Sie einen Arzt! So kam Professor Humbert zu uns in die psychotherapeutische Anstalt. Freiwillig, auf eigenen Wunsch, verbrachte er 3 Wochen hier und ich machte seine Bekanntschaft. Es war offensichtlich, dass er Entspannung brauchte. Ein Bekannter von ihm, dessen Cousine in Ramsdale, an dem schönen See gleichen Namens, ein anheimelndes Haus hatte, schlug ihm vor, dort während des Sommers ein Zimmer zu mieten, ehe er westwärts an die Universität weiterreiste, wo ihm eine Gastdozentur in Aussicht stand. Leider brannte das Haus der Mercus in der Nacht vor Humberts Ankunft zur Gänze ab, hervorgerufen durch einen Blitzschlag. Und Humbert wurde zu einer Bekannten der Mercus verfrachtet, zu Mrs. Charlotte Hayes in der Lawn Street 342. Hier sind Sie richtig. Willkommen, Monsieur. Guten Tag. Wenn Sie gestatten, erkläre ich Ihnen meine Situation. Oh, ich weiß schon Bescheid. Treten Sie doch näher. Ich denke, ich beschreibe Sie lieber gleich, um es hinter mich zu bringen. Die arme Person war etwa Mitte 30 und hatte eine glänzende Stirn, ausgezupfte Augenbrauen und recht simple, aber nicht reizlose Züge eines Typus, den man als einen dünnen Aufguss von Marlene Dietrich bezeichnen könnte. Es war mir durchaus klar, dass sie, wenn ich infolge unwahrscheinlicher Umstände doch ihr Mieter würde, systematisch vorzugehen beabsichtigte, um das aus mir zu machen, was sie wahrscheinlich von vornherein unter einem Mieter verstand. Und ich wäre wieder einmal in eine dieser langweiligen Affären verwickelt, die mir nur allzu gut bekannt waren. Aber es kam gar nicht in Frage, dass ich mich hier niederließ. Wenn Sie etwas für Golf übrig haben, was ja sicher der Fall ist. Wir sind hier praktisch in Gehweite des Golfclubs. Und wir sind sehr intellektuell, das kann man wohl sagen, als Professor für Dichtkunst. Das sind Sie doch, nicht wahr? Leider ja. Nächstes Jahr lehre ich am Beardsley College. Ja, jetzt sehen wir uns mal kurz Ihr Zimmer an. Ich bin sicher, es wird Ihnen gefallen. Es ist, was man ein Semi-Studio nennen könnte. Oder fast ein Semi-Studio. Da wären wir. Ist das nicht ein reizendes Bücherboard? Das ist ein sehr schöner Teppich, den Mr. Hayes und ich in Mexiko gekauft haben. Wir waren in unseren Flitterwochen dort. Das war, ach, warten Sie mal, das war, ja, vor 13 Jahren. Das war ungefähr, als ich geheiratet habe. Ach, Sie sind verheiratet? Geschieden, Madam. Glücklich geschieden. Ach, ja, Mr. Hayes starb nach 3 sehr glücklichen Jahren. Er war ein wunderbarer Mensch, ein durch und durch integrer Mann. Oh, Wolfie! Oh, das tut mir aber leid. Den Wandschirm haben wir hier in einem Laden gekauft, weil er zu unseren anderen mexikanischen Sacken passt. So, ich werde dafür sorgen, dass Lolita Ihnen Ihr Zimmer schafft. Ach, Sie haben ein Hausmädchen, das bei Ihnen wohnt? Aber nicht doch. Wo denken Sie hin? Ramsdale ist nicht Paris. Nein, nein, nein. 3-mal die Woche kommt eine junge Farbige und wir glauben, wir können von Glück sagen, dass wir sie haben. Ich dachte, Sie hätten gesagt, Lolita, das Hausmädchen. Das ist das Badezimmer. Voilà. Wenn wir jetzt wieder nach unten gehen, zeige ich Ihnen das Speisezimmer. Und natürlich meinen schönen Garten und die Piazza. So nennen wir unsere kleine Sonnenveranda. Ich dachte, man hätte ein eigenes Bad. Oh, das tut mir leid. Hier nehmen wir unsere Mahlzeiten ein. Da hinten ist die Sonnenveranda. Ja, das wär's so in etwa, cher Monsieur. Tja, also ich muss es mir überlegen. Draußen wartet ein Taxi auf mich. Ich nehme nicht viel, müssen Sie wissen. 200 im Monat? Mit allen Mahlzeiten. Ja. Aber Sie müssen noch meinen Garten sehen. Kommen Sie. Ich ging noch immer hinter Mrs. Hayes her durch das Esszimmer, als es plötzlich grün um uns her wurde. Die Piazza, sang meine Geleiterin, und ohne die geringste Warnung schwoll eine blaue Meereswelle unter meinem Herzen. Und auf einer Binsenmatte in einem Sonnenteich kniete halbnackt meine Riviera-Liebe, drehte sich auf den Knien zu mir her und sah mich über dunkle Brillengläser forschend an. Es war das gleiche Kind. Die gleichen zerbrechlichen, honigfarbenen Schultern, der gleiche seidige, geschmeidige, nackte Rücken, der gleiche kastanienbraune Haarschopf. Gepunktetes schwarzes Tuch um ihren Oberkörper geknotet, verbarg meinen alternden Gorilla-Augen, nicht aber den Blicken junger Erinnerung die jugendlichen Brüste, die ich eines unsterblichen Tages liebkost hatte. Und als wäre ich die Märchenamme einer kleinen Prinzessin, verlaufen, geraubt, wiedergefunden, in Zigeunerlumpen, durch die ihre Nacktheit den König und seine Meute anlächelt, erkannte ich das winzige, dunkelbraune Muttermal an ihrer Seite. Mit Ehrfurcht und Entzücken. Der König weint vor Freude, es blasen die Trompeten, die Amme ist betrunken, erblicke ich wieder ihren holden, eingezogenen Bauch, wo einst mein südwärts segelnder Mund kurz verweilte und die knabenhaften Hüften, an denen ich den gezackten Abdruck küsste, den das Gummiband ihrer Shorts hinterlassen hatte. An jenem letzten unvergesslichen Tag hinter den Roche-Rosen. Die 25 Jahre, die ich seitdem durchlebt hatte, liefen in einer zitternden Spitze zusammen und entschwanden. Hi. In dem flüchtigen, sonnendurchschossenen Moment, als mein Blick über das kniende Kind glitt, Ihre Augen blinzelten über die strengen schwarzen Brillengläser hinweg. Der kleine Onkel Doktor, der mich von all meinen Schmerzen heilen sollte. Während ich in meiner Verkleidung als Erwachsener ein männliches Prachtexemplar aus dem Filmland an ihr vorüberging, gelang es dem Vakuum meiner Seele, jede Einzelheit ihrer frischen, strahlenden Schönheit in sich aufzusaugen und an den Zügen meiner toten Braut zu messen. Etwas später natürlich hatte sie diese Nouvelle, diese Lolita. Meine Lolita. Ihr Urbild völlig verdunkelt. Das war meine Lo. Und dies, dies sind meine Lilien. Der 30. Mai ist in New Hampshire ein gesetzlicher Feiertag. Nicht aber in Nord- und Süd-Carolina. Ein paar Tage davor zog ich in das Hayes'sche Haus. Und das kleine Tagebuch, das ich jetzt durchzugehen vorschlage, ganz wie ein Spion, der auswendig den Wortlaut des Zettels hersagt, den er verschluckt hat, umfasst den größten Teil des Juni 1947. Donnerstag. Sehr warmer Tag. Von einer günstigen Stelle aus, Badezimmerfenster beobachtet, wie Dolores im apfelgrünen Licht hinter dem Haus Sachen von der Wäscheleine nahm. Hinausgeschlendert. Sie trug ein kariertes Hemd, Blue Jeans und Leinenschuhe. Jede Bewegung, die sie in den Sonnensprenkeln machte, zupfte an der geheimsten Seite meines infamen Körpers. Freitag sah sie mit einem dunkelhaarigen Mädchen namens Rose weggehen. Wie kommt es, dass die Art, wie sie geht, ein Kind, wohlgemerkt, ein bloßes Kind, mich so ungeheuer erregt? Sonnabend. Ich weiß, es ist verrückt, dieses Tagebuch zu führen, aber es verschafft mir einen seltsamen, genießerischen Schauer. Und nur ein liebendes Weib könnte mein mikroskopisches Gekritzel entziffern. Sonntag. Das Hitzewellchen hält an. Eine höchst westwindische Woche. Diesmal bezog ich mit beleibter Zeitung und neuer Pfeife eine strategische Position im Piazza-Schaukelstuhl, bevor Lolita kam. Zu meiner heftigen Enttäuschung erschien sie mit ihrer Mutter. Beide in zweiteiligen Badeanzügen, schwarz, so neu wie meine Pfeife. Mein Liebling. Mein Herzblatt blieb einen Augenblick bei mir stehen, wollte die Comic-Beilage, und sie roch fast genauso wie die andere, die an der Riviera, aber intensiver. Mit dem Zusatz von etwas Rauerem, ein glutheißer Geruch, der meine Männlichkeit sofort in Bewegung brachte. Doch sie hatte mir das begehrte Blatt bereits mit einem Ruck entwendet und zog sich auf die Matte neben ihre Robben-Mama zurück. Dort legte sich meine kleine Schönheit auf den Bauch und zeigte den tausend weit offenen Augen in meinem sehenden Blut, ihre leicht angehobenen Schulterblätter und den hauchzarten Flaum entlang der Einbuchtung des Rückgrats und die Rundung ihres straffen, schmalen, schwarz bekleideten Gesäßes und den Strand ihrer Schulmädchenschenkel. Haben Sie den neuen Bestseller schon gelesen, Wenn der Flieder flimmert? Nein. Oh, das sollten Sie aber. Er hatte eine enthusiastische Besprechung von Adam Scott. Er handelt von einem Mann aus dem Norden und einer jungen Frau aus dem Süden, die eine wunderbare Beziehung zueinander aufbauen. Er verkörpert ihren Vater und sie seine Mutter. Aber später entdeckt sie, dass sie als Kind ihren Vater abgelehnt hatte. Und natürlich beginnt er sich dann mit seiner besitzergreifenden Mutter zu identifizieren. Es löst sich folgendermaßen. Also, er symbolisiert den industriellen Norden und sie den altmodischen Süden. Und es ist alles alberner Quatsch. Dolores Hayes, würdest du sofort auf dein Zimmer gehen? Montag. Delectatio Morosa, die schwarzen Stunden, vergehen mir in Schmerz und Schwermut. Ich besitze all die Merkmale, auf die den Autoren zufolge, die über die sexuellen Interessen von Kindern geschrieben haben, kleine Mädchen fliegen. Scharf abgesetzte Kiefer, muskulöse Hände, tiefe, klangvolle Stimme, breite Schultern. Dazu kommt, dass man mir Ähnlichkeit mit einem Schnulzensänger oder Schauspieler zuschreibt, für den Lo schwärmt. Dienstag. Regen. Mama ist einkaufen. Ich wusste, dass Lolita sich irgendwo ganz in der Nähe aufhielt. Mittels einiger verstohlener Manöver spürte ich sie im Schlafzimmer ihrer Mutter auf. Sie riss das linke Auge auf, um ein Staubkörnchen herauszuklauben. Kariertes Kleid. Obgleich ich ihren berauschenden braunen Duft liebe, finde ich doch, sie könnte sich manchmal die Haare waschen. Ich habe etwas im Auge. Oh, das musst du zur Nase hinstreichen. Hm? Haben Sie ein sauberes Taschentuch? Ja, hier, nimm das. Soll ich dir helfen? Das ist genau da. Da. Ich kann es fühlen. Eine Schweizer Bäuerin hätte die Zungenspitze genommen. Sie hätte es herausgeleckt? Ja. Soll ich mal versuchen? Gerne. Super. Es ist weg. Jetzt ist andere. Sie Dummkopf. Da ist doch gar nichts. Okay. Donnerstag. Gestern Abend saßen wir auf der Piazza. Die Häsin, Lolita und ich. Die warme Dämmerung hatte sich zu romantischer Dunkelheit verdichtet. Ja, und dann hatte die blöde Kuh war gerade damit fertig, mir in allen Einzelheiten die Handlung eines Films zu erzählen, den sie und Lolita irgendwann im Winter gesehen hatten. Wir hatten uns Kissen untergelegt und hockten auf dem Fußboden. Und Lolita saß zwischen dem Weibsbild und mir. Es hatte sich unaufgefordert zwischen uns gedrängelt, das Raubtierjunge. Ich meinerseits stürzte mich in einen heiteren Bericht über meine arktischen Abenteuer. Die Muse der Erfindung reichte mir eine Büchse. Und ich schoss einen Eisbären, der sich hinsetzte und oh, sagte. Die ganze Zeit war mir Lolitas Nähe bewusst. Und beim Sprechen gestikulierte ich im gütigen Schutz der Dunkelheit und benützte meine unsichtbaren Gesten dazu, ihre Hand, ihre Schulter und eine Ballerina-Puppe aus Wolle und Gase zu berühren, mit der sie spielte und die sie mir immer wieder auf die Knie schubste. Ja, und jetzt finden wir alle, dass Lo zu Bett gehen sollte. Ich finde euch stinkgemein. Das heißt, es wird morgen kein Picknick geben. Wir leben in einem freien Land. Heute ist der große Ball. Ich wette, sie trägt mich den ganzen Vormittag wegen ihres Ballkleids. Ist das nicht ziemlich normal? Ja, ja, doch, bestimmt. Ich bin sehr für diese steifen gesellschaftlichen Anlässe. Vielleicht bringen sie dem Girl, dass sie ist, ein bisschen Lebensart bei. Andererseits, das ist jetzt das Ende dieser gesegneten Zeit, des Schuljahrs. Dann kommt die Zeit des Herumlümmelns, der planlosen Langeweile, der zügellosen Nörgelei und alles Übrige. Ja, übertreiben Sie gar nicht etwas. Mom! Ja, was ist? Wo ist mein Slip in Ordnung? Okay, später. Na, kommen Sie auch zu einem Schmuck? Meine Tochter meint, ob Sie die Absicht haben, an Ihrem Schulball teilzunehmen. Ja, ich habe verstanden. Ja, ich komme. Anne? Ich möchte dir Professor Humboldt vorstellen, der bei uns wohnt. Mrs. Chatfield. Wer ist dieser Herr in der bunten Weste, den die Frauen belagern? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Claire Quilty, der Dramatiker. Oh, natürlich. Ich hatte ganz vergessen, dass unser guter alter Zahnarzt einen so berühmten Neffen hat. Fandst du sein Stück, das im Fernsehen lief, nicht allerliebst, das Nymphchen? Ich hol uns was zu trinken. Ach, der berühmte Dichter kommt zu uns. Mr. Quilty, ich bin eine große Bewunderin von Ihnen. Ah ja, ah ja. Bleiben Sie eine Weile hier? Ach, nur ganz kurz. Bin nur gekommen, um von Onkel Ivor etwas Bargeld zu pumpen. Wenn Sie mich entschuldigen wollen, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Vor kurzem hatten wir das Vergnügen, auf Kanal 5 Ihr Nymphchen sehen zu dürfen. Sehr witzig, diese Kanäle. Nun denn, es war mir eine Freude. Sagen Sie, Hatten Sie nicht ein kleines Mädchen? Ja. Ich muss mal nachdenken. Mit einem allerliebsten Namen. Ein lieblicher, lyrischer Name wie ein Lied. Lolita. Große Form von Dolores. Ach klar, Dolores. Tränen und Rosen. Sie tanzt. Und morgen lässt sie sich von ihrem Onkel eine Füllung machen. Ich weiß, er ist ein schlimmer alter Mann. Oh. Ich will Dolores tanzen sehen. Humbert, wo haben Sie denn gesteckt? Emily! Emily, das ist Professor Humbert, der bei uns wohnt. Mrs. Gray. Ist das nicht eine zauberhafte Party? Amüsiert sich deine liebe kleine Rose? Dieses Kind ist ja unersättlich. Sie hat ein paar neue Platten zum Geburtstag bekommen und darum möchte sie nach der Party mit Jack Beal und ein paar anderen dazu tanzen. Aha. Sie möchte Lolita und Kenny einladen. Könnte Lolita denn von hier aus mit uns fahren? Abendessen kriegt sie bei mir. Ja, ja, ja, selbstverständlich. Das ist ein fabelhafter Plan. Wunderbar. Ich bringe sie dann zurück. So um 10. Oh, kann auch 11 werden. Vielen Dank, Emily. Und wir können nach Hause fahren und richtig nett und gemütlich zu Abend essen. Ist Ihnen das recht? Cher Monsieur. Ich finde Crème de Menthe einen unübertrefflichen, göttlichen Nektar. Also dann, votre santé. Jetzt legen wir etwas gute Musik auf. Bartok? Bartok? Och, Ja, ah, ich weiß, ich habe eine Idee. Ich bin überhaupt nicht sicher, dass bei diesen Partys ein richtiger Aufpasser dabei ist. Wovon reden Sie? Partys bei den Müttern zu Hause. Schallplattenorgien im Keller. Und das Licht aus. Aber wirklich, Mr. Humbert, ich habe Aufregenderes im Kopf als die Umgangsformen der heutigen Kinder. Aber wenn Sie es wissen wollen, das Problem mit Lolita ist nicht, dass sie ein modernes Kind ist, sondern dass sie eine regelrechte Nervensäge ist, dass ich... Entschuldigung. Ja, sie ist so trotzig. Wie sie das mit einem Jahr war, als sie Spielsachen aus dem Kinderbett warf, damit ich sie aufheben musste. Sicher, dass Sie keine rauchen wollen? Ja, nein, danke. Ich habe den Fehler, dass ich mich so ungemein jung fühle. Warum sollte meine Tochter etwas dagegen haben? Sie haben doch nichts dagegen, nicht wahr? Oder glauben Sie, ich bin nur ein albernes, romantisches, amerikanisches Girl? Ich meine, schließlich... Können wir meine langweilige Tochter nicht mal vergessen? Ich mache einen Vorschlag. Warum bringe ich Ihnen nicht ein paar Tanzschritte bei? Oh. Was sagen Sie dazu? Ja, ich bin ein ungeschickter Stolperer und habe kein Gefühl für Rhythmus. Ach, kommen Sie! Kommen Sie, Mr. Humbert. Humbert. Darf ich Humbert zu Ihnen sagen? Da ja doch niemand weiß, welcher von Ihren beiden Namen das ist. Oder glauben Sie, der Nachname wird etwas anders ausgesprochen? Mit tiefer Stimme? Nein. Humbert. Welcher war das jetzt? Der Vor- oder der Nachname? Ach, keine Ahnung. Ich bringe Ihnen den allerneuesten Tanz bei. Nun komm, Humbert. Das war nicht der Vorname. Nun, machen Sie so mit den Händen. Mehr Leben. Schön. Nun fassen Sie mich um. Wenn Sie so die Stirn in Falten legen, dann erinnern Sie mich... Ach, verdammt. Hallo, Süßer. Ich bin zurück. Du kommst ja früher, als ich gehofft hatte. Ich meine... Ich hatte nicht gehofft, dass du so früh zurück sein würdest. Ihr beide habt hier wohl ein Fass aufgemacht. Wie war deine Party? Eine Katastrophe. Ich fand, Kenny sah süß aus. von jetzt an nenne ich ihn Knirps. Ich dachte nie, dass er so klein ist. Und so doof. Nun, da bist du mal über die Stränge geschlagen. Und jetzt ab ins Bett, meine Gute. Kann ich diese Kekse mit nach oben nehmen? Na gut, wenn du deine Pickel peppeln willst. Ich habe keine Pickel. Nimm, was du willst, aber geh! Alles zu seiner Zeit. Hast du mit dem berühmten Schriftsteller gesprochen? Mr. Quilty? Ja. Bitte geh. Rose ist ganz wild nach ihm. Oh, okay, ich gehe. Gute Nacht. Was für ein Schriftsteller hat sie gemeint? Den Autor von Das Nymphchen, Claire Quilty. Er ist der Neffe. Würdest du bitte nach oben gehen, Lolita? Ja. Gut. Dankeschön für diesen bezaubernden Abend, Mrs. Hayes. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Humbert. Oh, so setzen Sie sich doch. Genehmigen wir uns doch noch einen Schlummertrunk. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Es ist aber doch noch ziemlich früh. Ich weiß, aber meine Neuralgie ist drauf und dran, wieder zuzuschlagen mit Sodbrennen, einem alten Verbündeten. Gute Nacht, Lolita. Hä? Ich habe gesagt, gute Nacht, Lolita. Nacht? Wer ist das? Ich bin's. Schon. Tut mir leid, ich bin schon im Bett. Dass wir nicht das Kind wecken. Ich wollte Sie nur fragen. Sie hatten doch diese letzte Ausgabe von Glamour. Ich habe sie. Ich habe Glamour. Ja. Lass sie durch. Aber ich will sie zurück. Ich habe verstanden. Hauptfigur, Humbert. Zeit, ein Sonntagvormittag im Juni. Ort, sonnenhelles Wohnzimmer. Requisiten, altes, bonbon-gestreiftes Sofa, illustrierte Grammophon, mexikanische Nippsachen, der verstorbene Mr. Harold E. Hayes, Gott segne den guten Mann, hatte meinen Liebling auf der Hochzeitsreise während der Siesta-Stunde in einem blau getünchten Zimmer in Veracruz gezeugt und nun war das ganze Haus voller Andenken an ihn, darunter Dolores. An diesem Tag trug sie ein hübsches, bedrucktes Kleid, das ich schon einmal an ihr gesehen hatte, weiter Rock, anliegendes Oberteil, kurzärmlich, rosa mit einem dunkleren Rosa kariert, und um die Farbskala zu vervollständigen, hatte sie die Lippen angemalt und hielt einen schönen, banalen, edenroten Apfel in den hohlen Händen. Mein Herz schlug wie eine Trommel, als sie sich neben mich aufs Sofa setzte. Kühler Rock, der sich bläht und wieder zusammensinkt und mit ihrer glänzenden Frucht spielte. Sie warf den Apfel in die sonnendurchstäubte Luft und fing ihn wieder. Er machte ein hohles, glattes Plopp. Humbert, Humbert, fing ihn im Flug weg. Hey, geben Sie ihn wieder her! Ich hielt ihr den Delicious hin. Sie griff nach ihm und biss hinein und mein Herz war wie Schnee unter dünner, scharlachroter Schale. Und mit der äffchenhaften Behendigkeit, die für dies amerikanische Nymphchen so bezeichnend war, entriss sie meinem Griff die Zeitschrift, die ich unwillkürlich aufgeschlagen hatte. Ich entriss ihr das Heft. Im nächsten Augenblick hatte sie sich in einem gespielten Versuch, es wiederzubekommen, voll auf mich geworfen. Ich hielt sie an dem dünnen, knochigen Handgelenk fest. Die Illustrierte flatterte wie ein aufgescheuchtes Huhn zu Boden. Sie wand sich los, ringelte sich zurück und lehnte sich tief in die rechte Ecke des Sofas. Dann streckte das unverschämte Kind mit vollkommener Selbstverständlichkeit seine Beine über meinen Schoß. Ich war mittlerweile in einem Zustand der Erregung, der an Wahnsinn grenzte. Aber ich hatte auch die Schleue eines Wahnsinnigen. Auf dem Sofa sitzend gelang es mir, dank einer Reihe verstohlener Bewegungen, meine maskierte Lust mit ihren arglosen Beinen in Einklang zu bringen. Es war gar nicht leicht, die Aufmerksamkeit der kleinen Maid abzulenken, während ich die geheimen Anpassungsbewegungen vornahm, die den Erfolg des Kunstgriffs sichern sollten. Ich redete laut, blieb hinter meinem Atem zurück und holte ihn wieder ein, spiegelte plötzliche Zahnschmerzen vor, um die Pausen in meinem Geplapper zu erklären, und immerfort hielt ich dabei das innere Auge eines Besessenen auf das ferne, goldene Ziel gerichtet und verstärkte vorsichtig die zauberhafte Reibung, die, wenn auch nicht tatsächlich, so doch in der Vorstellung die physisch nicht zu entfernende, aber psychologisch sehr mürbe Textur der stofflichen Schranke, Pyjama und Morgenmantel, zwischen dem Gewicht von zwei quer über meinem Schoß liegenden sonnengebräunten Beinen und der verborgenen Geschwulst einer unsagbaren Leidenschaft verschwinden ließ. Lolita war ganz in sich selber verstrickt. Alles war jetzt bereit. Die Nerven der Lust waren bloßgelegt. Die krausischen Endkolben gerieten in die Phase der Raserei. Der geringste Druck würde genügen, das ganze Paradies zu entfesseln. Ich hatte aufgehört, Humbert, der Windhund, zu sein. Die traurig dreinschauende, degenerierte Dogge, die den Stiefel umklammert, welcher ihm gleich einen Tritt geben wird. Ich war über die Drangsal der Lächerlichkeit erhoben, den Vergeltungsmöglichkeiten entrückt. Am Rande des Wollustabgrundes schwebend, eine Feinheit des physiologischen Gleichgewichts, die gewissen Techniken in Literatur und Musik vergleichbar ist, echote ich fortwährend irgendwelche Worte, wie jemand, der im Schlaf spricht und lacht, und dabei glitt meine glückliche Hand so hoch, wie der letzte Schatten von Anstand es nur irgend zuließ, ihr sonniges Bein hinauf. Am Tag vorher hatte sie sich in der Diele an der schweren Truhe gestoßen. Sieh doch nur, was du gemacht hast, was du dir da getan hast. Und da sie nur sehr spärliche Unterkleidung trug, schien nichts meinen muskulösen Daumen daran zu hindern, die heiße Mulde ihrer Leiste zu erreichen, so wie man vielleicht ein kicherndes Kind kitzelt und streichelt. Nur so. Und hey, das macht doch nichts, rief sie mit plötzlich schriller Stimme, wand sich und drehte sich und warf den Kopf zurück, und sie biss sich in ihre glitzernde Unterlippe, als sie sich halb von mir wegwandte, und mein stöhnender Mund erreichte fast ihren bloßen Nacken, während ich die letzte Zuckung der längsten Ekstase, die Mensch oder Monster je zuteil wurde, an ihrer linken Gesäßhälfte verebben ließ. Dolores habe ich bei den Chatfields gelassen. Sie geht mit Phyllis ins Kino. Übrigens habe ich eine tolle Überraschung für sie. Und die wäre? Eine ihrer dramatischen Süßspeisen? Falsch, Monsieur. Raten Sie noch einmal. Eine neue Glühbirne. Übermorgen geht es ab mit Lolita ins Summercamp. Wirklich? Wir haben doch erst Juni. Ich betrachte mich als gute, durchschnittliche Mutter, aber ich muss gestehen, ich freue mich auf volle 10 Wochen der Ruhe. Noch eine Scheibe Rusby? Nein? Zahnschmerzen. Wie weit ist dieses Camp? Gute 300 Kilometer. Sind Sie sicher, dass sie in diesem Lager glücklich sein wird? Ja, das will ich doch hoffen. Sie kann dort reiten. Und es ist schließlich viel gesünder, als einen Tennisball gegen die Garagentür zu knallen. Und überhaupt ist das Lagerleben viel gesünder, als hier herumzumuffeln und scheuen gelehrten Herren nachzustellen. Sollen wir diese Kerze mitnehmen Und uns eine Weile auf die Piazza setzen? Oder wollen Sie zu Bett gehen und diesen Zahn versorgen? Zahn. Übrigens habe ich Lolita gesagt, Sie hätten dazu geraten. Ich dachte, Ihre Autorität hätte mehr Gewicht als meine. Dolores, sei ein braves Mädchen und ab ins Bett mit dir. Immer ich. Immer muss ich hochgehen. Na, wie war denn der Film? Lolita, was ist denn? Nichts, außer dass Sie mich ankotzen. Ich habe nichts getan. Das ist ein Irrtum. Ich schwöre. Ich bin fertig mit Ihnen. Envoyez votre jeune fille au camp, Madame. Falscher Kerl! Das habe ich nie gesagt. Das ist nicht mal Französisch. Ich würde alles tun, damit du hier bleibst. Wirklich. Wer ist da? Ich bin's, Louise. Ich habe hier einen Brief für Sie. Mrs. Lace hat mich gebeten, Ihnen den zu geben, Mr. Humbert. Leg ihn vor die Tür. Ich mache jetzt das Kinderzimmer. Und wenn ich damit fertig bin, würde ich gerne ihr's machen. Und dann gehe ich. Dies ist ein Geständnis. Dies ist eine Liebeserklärung. Ich habe sie von dem Augenblick an geliebt, als ich sie sah. Ich bin eine einsame Frau und Sie sind die Liebe meiner Liebe. Soll wohl meines Lebens heißen. Jetzt, mein Liebster, mon cher. Oh, cher, Monsieur. Ach, das ist ja ganz was Neues. Sie hält das wohl für einen Ausdruck der Zuneigung. Jetzt haben Sie dies gelesen. Jetzt wissen Sie Bescheid. Wollen Sie also bitte unverzüglich Ihre Sachen packen und verschwinden? Dies ist ein Befehl Ihrer Wirtin. Ich kündige einem Mieter. Ich bin zur Abendessenszeit zurück, wenn ich hin und zurück 130 fahre und keinen Unfall baue. Aber was würde das schon machen? Sie verstehen, Cherie. Ah, das Französisch wird besser. Falls Sie sich zum Bleiben entschließen, falls ich Sie doch noch vorfinde, wenn ich nach Hause komme, dann kann das nur eines bedeuten, dass Sie mich ebenso wollen wie ich Sie, als Partner auf Lebenszeit. Und dass Sie bereit sind, Ihr Leben für immer mit dem meinen zu verbinden, um meinem kleinen Mädchen ein Vater zu sein. Meine liebe Mrs. Hayes, ich bin Ihrer Tochter leidenschaftlich zugetan. Ist alles Camp Q am Climaxsee? Ist Mrs. Hayes noch da? Sie hat heute ihre Tochter hingebracht. Ach no. Könnte ich dann Dolores Hayes sprechen, Lolita? Hallo? Ich habe eine Neuigkeit für dich. Hallo? Hier ist Humbert. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Wie geht's? Lolita, ich werde deine Mutter heiraten. Ich mache ihr einen Antrag, sobald sie zurück ist. Hey, das ist ja dufte. Kommst du zur Hochzeit? Weiß ich nicht. Nein, ich glaube, ich muss hier bleiben. Es ist sagenhaft. Hier auf dem Programm steht ein Wassersportwettbewerb und ich lerne reiten und meine Zeltkameradin ist die Juniorenschwimmmeisterin in Ramsdale. Als ich aufgefordert war, meine Beförderung vom Haus zum Bettgenossen zu genießen, empfand ich da nur Bitterkeit und Abscheu? Mitnichten. Mr. Humbert bekennt, dass es seine Eitelkeit in gewisser Weise kitzelte, dass er einen Anflug von Zärtlichkeit verspürte, sogar eine Art von Gewissensbiss, der delikat an der Klinge seines Verschwörerdolchs entlang lief. Nie hätte ich gedacht, dass die recht lächerliche, wenn auch recht hübsche Mrs. Hayes zu solch einem rührenden, hilflosen Geschöpf werden könne, sobald ich Hand an sie legte, wie es auf der Schwelle zu Lohs Zimmer geschah, in das sie zitternd zurückwich. Bin zurück! Den sahneweißen Nacken und bronzenen Knoten mir zugewandt, bekleidet mit der gelben Bluse und der dunkelbraunen Leinenhose, die sie bei unserer ersten Begegnung getragen hatte, saß Charlotte am Tisch und hielt mein geheimes Tagebuch in den Händen. Dieses Weib, die alte Hexe, die abscheuliche Mama, die aber alte dumme Hayes, fällt auf dich nicht länger rein. Was? Du bist ein Ungeheuer, du bist ein verächtlicher, widerlicher, krimineller Betrüger. Charlotte. Wenn du mir zu nahe kommst, dann schrei ich aus dem Fenster. Also wirklich, komm. Charlotte, bitte. Ich habe ein Tagebuch gefunden. Zufällig. Und ich habe alles gelesen, was du geschrieben hast. Alles. Du wirst dieses elende Girl nie wiedersehen. Ich kann alles erklären. Mach, dass du rauskommst. Jetzt ist mir alles klar. Du ekelhafter Satyr! Ich suche mir einen Job in Parkington und du siehst mich nie wieder. Wir sagen, Missverständnis, zivilisierte Menschen, den Ring gebracht. Sei nicht albern. Fragmente eines Romans. Vorläufige Namen. Die Aufzeichnung, die du da gefunden hast, das waren Fragmente eines Romans. Mr. Humbert, ich bin Leslie Thompson, der Gärtner von nebenan. Ja. Ihre Frau ist gerade überfahren worden und... Was? Sie kommen besser ganz schnell. Unsinn, meine Frau ist hier. Sag dir mal, du bist tot, Charlotte! Mr. Humbert, kommen Sie. Mr. Humbert, bitte. Ich stürzte hinaus. Die gegenüberliegende Seite unserer steilen, kleinen Straße bot einen sonderbaren Anblick. Ein großer, schwarzer, glänzender Packard war Miss Vis-à-vis abschüssigen Rasen in einem schrägen Winkel zum Bürgersteig hinaufgefahren, wo ein Schottenplate zu einem Haufen zusammengesunken lag, und stand dort, in der Sonne funkelnd, die Türen wie Flügel geöffnet, die Vorderräder tief in immergrünem Gebüsch. Unter der Wolldecke auf dem Bürgersteig, auf dessen krumme grüne Spalten sie mich so oft missbilligend aufmerksam gemacht hatte, lagen die verstümmelten Überreste von Charlotte Humbert. Ich habe keinen Grund, in diesen ungewöhnlichen Memoiren lange bei den Formalitäten zu verweilen, die vor dem Begräbnis zu erledigen waren, noch bei dem Begräbnis selbst, das so still war wie seinerzeit die Hochzeit. In der ersten Nacht meiner Witwerschaft war ich so betrunken, dass ich ebenso fest schlief wie das Kind, das in diesem Bett geschlafen hatte. Und wie geht's, Mutter? Es ist etwas Gastrointestinales. Garstig-Infernalisches? Intestinales, eine Magenkrankheit. Sie sind in ein Krankenhaus auf dem Land gebracht worden. Nicht weit von Leppingsville. Fahren wir nach, wie hast du gesagt, Leppersville? Leppingsville. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen herumdaddeln, bis es hier besser geht. Oder wenigstens ein bisschen besser. Und dann fahren wir alle zusammen in die Berge. Na, ist das eine tolle Idee? Hm. Wie weit ist es hier im Krankenhaus? So um die 300 Kilometer. Heute schaffen wir es nicht. Abends essen wir in Bryceland und vielleicht, na, dann sehen wir weiter. Und, war's schön im Sommercamp? Mm. Tut's dir leid, dass du weg musstest. Oh. Sprechen, Lolita, nicht grunzen. Erzähl mir was. Was denn, Papi? Irgendwas. Okay, wenn ich dich so nenne? Nichts dagegen. Es ist zum Schreien, weißt du. Zum was? Zum Kreischen komisch, dass du dich in meine Mami verknallst. Ja, es gibt auch sowas wie gegenseitigen Respekt und geistiges Glück. Kacke. Guck mal. All die Kühe auf dem Hügel da. Ich kotze, wenn ich noch eine Kuh sehe. Weißt du, ich hab dich schrecklich vermisst, Lolita Loh. Echt und wahrhaftig. Ich dich nicht. Ich bin dir sogar ekelhaft untreu gewesen. Aber es ist egal, weil du machst ja sowieso nichts mehr aus mir. Sie fahren viel schneller als meine Mami, Mister. Wieso meinst du, dass ich mir nichts mehr aus dir mache? Hä? Na, du hast mir noch keinen Kuss gegeben, oder? Der Wagen war kaum zum Stehen gekommen, da floss Lolita geradezu in meine Arme, weil ich nicht wagte, mich gehen zu lassen, nicht einmal wagte, mir klar zu werden, dass dies süße Feuchtigkeit und zitterndes Feuer der Anfang des unsagbaren Lebens war, das meine Willenskraft vom kupplerischen Schicksal kompetent unterstützt hatte Wirklichkeit werden lassen, weil ich nicht wagte, sie richtig zu küssen. Berührte ich ihre heißen, sich öffnenden Lippen mit äußerster Ehrfurcht. Ein winziges Nippen, nichts Lüsternes. Sie aber presste mit einem ungeduldigen Zappeln ihren Mund so fest gegen den meinen, dass ich ihre starken Schneidezähne fühlte und an dem Pfefferminzgeschmack ihres Speichels teilhatte. Ich hatte furchtbare Angst, ich könnte zu weit gehen und sie dazu bringen, angewidert und erschreckt zurückzufahren. Stimmt etwas nicht? Nein, nein. Ich wollte nur mal auf die Karte gucken. Ich fürchte, wir haben geparkt, wo wir nicht dürfen. Aber uns ist eingefallen, dass wir eine Abkürzungsstrecke nehmen könnten und da dachten also, wir... Also, wenn Sie halten wollen, 300 Meter weiter ist eine Picknickstelle. Vielen Dank. Was meinst du? Würde Mama nicht ziemlich toben, wenn sie herausbekäme, dass wir ein Liebespaar sind? Gottes Willen, Lo! So etwas dürfen wir nicht sagen. Aber ein Liebespaar sind wir doch, oder? Nicht, dass ich wüsste. Du hast gesagt, du bist, ich weiß nicht, umgezogen gewesen. Willst du mir nicht davon erzählen? Ich bin wohlgemut. Ich bin total dreckig. In Gedanken, Worten und Taten. C'est bien tout, du witziges Kind. C'est? Außer der Kleinigkeit, die ich dir vielleicht später im Dunkeln sage. Ich beugte mich, so gut es die Fahrerei zuließ, zu ihr und küsste sie auf den Hals. Lass das! Ich mag nicht, wenn man mich besabbert. Du Lüstling! Entschuldige. Hast du gesehen, was auf dem Schild stand? Nein. Noch dreimal zu den verzauberten Jägern. Ihr unvergessliches Hotel. Ich habe Zimmer in einem Hotel in Lappingsville reservieren lassen. Oh, bitte. Wir wollen zu den Verzauberten. Es ist eine berühmte romantische Absteige und die Leute werden meinen, du hast mich entführt. Oh, bitte. Der Park war so schwarz wie die Sünden, die er barg. Aber bald, nachdem die Reisenden in den sanften Bann einer angenehm abgeschrägten Kurve geraten waren, bemerkten sie durch den Nebel hindurch ein diamantenes Glitzern, dann den Schimmer eines Sees. Und da war er, unter gespenstischen Bäumen, oben am Ende einer kiesbestreuten Auffahrt, wunderbar und unabwendbar. Der bleiche Palast der verzauberten Jäger. Oh, sieht ja schick aus. Da komm jetzt. Sieh mal, es ist dieselbe Nummer wie unser Haus. Ein guter Zufall. 342. Ja, sehr komisch. Bitte schön. Danke dir. Du meinst, wir beide schlafen hier? Ich habe darum gebeten, dass sie mir ein Extrazimmer geben oder wenigstens hier ein Extrabett reinstellen. Für dich oder mich, das ist mir egal. Du bist verrückt. Warum, meine Liebe? Weil, mein Lieber, wenn die liebe Mutti es herauskriegt, lässt sie sich von dir scheiden und mich erwürgt sie. Jetzt pass mal auf, Lo. Wir wollen das ein für alle Mal klarstellen. Ich bin dein Stiefvater. In Abwesenheit deiner Mutter bin ich für dein Wohlergehen verantwortlich. Wir werden eine Menge zusammen sein. Und da wir nicht reich sind, werden wir nicht imstande sein, immer zwei Zimmer zu haben. Okay? Okay. Ich will meinen Kamm. Ich versuchte sie zu umarmen, wie beiläufig. Ein wenig beherrschte Zärtlichkeit vor dem Abendessen. Hör mal das Geknutsche, lassen wir es sein. Wir gehen jetzt lieber was essen. Übrigens, hier sind ein paar Kleider und so, die ich für dich in Parkington besorgt habe. Ach, was für ein träumerisches Liebchen. Sie ging auf den offenen Koffer zu, als ob sie in einer Art Zeitlupenschritt von Weitem eine Beute beschleiche und lugte nach der fernen Schatzkiste auf dem Kofferbock. Dann hob sie ein kupferrotes, entzückendes und ziemlich teures Jäckchen an den Ärmeln hoch, spannte es zwischen ihren schweigenden Händen, als wäre sie ein Vogeljäger, der einen unglaublichen Vogel an den Spitzen seiner flammenden Schwingen spreitet und dem es bei seinem Anblick den Atem verschlägt. Dann, während ich dastand und auf sie wartete, zog sie die träge Schlange eines glänzenden Gürtels heraus und legte sie sich um. Dann kroch sie in meine wartenden Arme, strahlend, gelöst, und streichelte mich mit ihren zärtlichen, geheimnisvollen, unkeuschen, gleichgültigen Zwielichtaugen wie das billigste aller billigen Hühnchen. Denn die sind es, die sie nachmachen, diese Nymphchen, während wir stöhnen und sterben. Herein. Na sowas, wo kommen denn die Rosen her? Weiß ich doch nicht. Wie? Was soll das heißen? Sie wissen es nicht. Sind die von der Direktion? Keine Ahnung. Sie wurden mir am Blumenstand übergeben, Schüler Mr. Hamburg und seine Kleine. Ja, also gut, danke. Hier, das ist für Sie. Und danke, der Herr. Jetzt gehen Sie bitte. Man kann Rosen nicht ausstehen. Ich kann es auch nicht ausstehen, wenn mein Name falsch geschrieben wird. Aber sie sind doch prachtvoll. Im Speisesaal, nach dem Essen, noch vor dem Nachtisch, zog ich die Fiole mit Papas Purpurpillen aus der Tasche und kippte mit äußerster Bedächtigkeit das Zaubermittel in meinen Handteller. Möchtest du ein Dessert? Oh, ich bin satt. Was hast du da? Oh, purpurrote Pillen. Wofür sind die? Vitamin P. Purpurrote Meere und Pflaumen und Paradiesvogelfedern und Priapos Obstgarten. Und anzügliches Gerede. Gib mir einen, aber schnell. Ah, vorsichtig. Ich wette, es ist ein Liebestrank. Ich hatte gehofft, dass das Schlafmittel schnell wirken würde. Es wirkte blitzartig. Oh, um Himmels Willen, was weißt denn du schon von Liebestränken? Aus einem Film, den ich gerade neulich gesehen habe. Stan und Dizzy mit Mark King. Ach, sieh mal, wer der ist. Sieht er nicht genau, haargenau wie Quilty aus? Was? Unser dicker Zahnarzt ist auch hier? Ach was, ich meine diesen Schriftsteller auf der Drome-Reklame. Drome-Reklame? Ja, weißt du doch, die Zigarettenreklame. Quilty macht Reklame für Zigaretten? Genau. Oh Pharma, oh Femina. Was hätten Sie gerne zum Nachtisch? Wir haben Eis, Himbeer, Schokolade, Vanille. Für mich Schokolade und Himbeer. Für mich nur eine Tasse Kaffee. Und die Rechnung, bitte. Sag mal, wann musstet ihr im Camp eigentlich immer aufstehen? Halb sieben. Halb sieben. Ich bin halt früh paddelt gewesen. Und danach waren noch Kegeln und... Du solltest mich tragen, wie sie das in Comics immer tun. Ich bin müde. Ich muss dir mal erzählen, wie unartig Charlie und ich gewesen sind. Oh. Im Bett ist Platz für zwei. Das gehört dir. Wo ist dein Zimmer? Ich weiß noch nicht. So, und jetzt putz die Zähne oder was auch immer du machen sollst und leg dich hin. Hier sind deine Sachen. Ich will, dass du schläfst, wenn ich zurückkomme. Ich geh noch mal nach unten. Bitte, Luli. Nein, nein, das ist die Kleiderkammer. Das Badezimmer ist da. Zur Bar, bitte. Hier gibt es keine Bar. Ja, können Sie mir zeigen, wo die Veranda ist? Links und dann geradeaus. Ich verließ die Halle, stand draußen auf den weißen Stufen und schaute den Hunderten von bemehlten Insekten zu, die in der feuchten Schwärze der nicht geheuren, unruhigen Nacht um die Lampen kreisten. Alles, was ich zu tun beabsichtigte, alles, was ich zu tun wagte, wäre eine bloße Kleinigkeit. Plötzlich bemerkte ich, dass in der Dunkelheit neben mir jemand auf einem Sessel zwischen den Säulen der Veranda saß. Ich konnte ihn nicht richtig sehen, aber das knirschende Aufschrauben eines Flachmanns, ein diskreter Schlucklaut und als Schlussnote dann ein gemächliches Zuschrauben verrieten ihn. Ich war im Begriff wegzugehen, als seine Stimme mich ansprach. Donnerwetter, wo hast du denn die her? Wie bitte? Ich sagte, mit dem Sommerwetter ist es diesmal nicht weit her. Ja, allerdings. Wer ist die Kleine? Meine Tochter. Das machst du mir nicht weiß. Wie bitte? Ich sagte, aber abends ziemlich heiß. Wo ist die Mutter? Tot. Aha, traurig. Übrigens, wie wär's, wenn ihr beide morgen mit mir zu Mittag esst? Gute Nacht. Schade. Ich bin ziemlich blau. Gute Nacht. Dein Kindchen braucht eine Menge Schlaf. Schlaf ist eine Rose, wie die Perser sagen. Zigarette? Nein. Nein, nicht jetzt. Ich verließ die Terrasse. Alles in allem war mindestens eine halbe Stunde vergangen. Ich hätte ihn um einen Schluck bitten sollen. Die Anspannung machte sich bemerkbar. Wenn eine Violinsaite schmerzen kann, dann war ich eine. Der Jäger glaubt, dass er die kleine Nymphe hypnotisiert hat. Aber sie ist es, die ihn in Trance versetzt. Ein ganz vorzügliches Gemälde, mein Dauer. Eine zwitschernde Gruppe umlagerte den Fahrstuhl. Ich zog die Treppe vor. 342 lag dicht bei der Feuerleiter. Noch könnte man... Aber da steckte der Schlüssel schon im Schloss und dann war ich im Zimmer. In einem ihrer alten Nachthemden lag meine Lolita in der Mitte des Bettes auf der Seite, den Rücken mir zugekehrt. Ihr leicht verhüllter Körper und die nackten Glieder bildeten ein Z. Sie hatte beide Kissen unter ihren dunklen, zerzausten Kopf gesteckt. Ein blasser Lichtstreif fiel über ihren obersten Halswirbel. Mit jener fantastischen Plötzlichkeit, die einem suggeriert wird, wenn in einer Filmszene die Prozedur des Aus- und Anziehens geschnitten ist, muss ich meine Sachen von mir geworfen haben und in den Pyjama geschlüpft sein. Und ich hatte bereits mein Knie auf dem Bettrand, als Lolita den Kopf wandte und mich durch die gestreiften Schatten anstarrte. Das war nun allerdings etwas, das der Eindringling nicht erwartet hatte. Das ganze Pillenspielchen, eine ziemlich schmutzige Sache, entre nous, soit dit, hatte auf einen so festen Schlaf abgezielt, dass ein ganzes Regiment ihn nicht hätte stören können. Und da lag sie nun, richtete den Blick auf mich und nannte mich mit schwerer Zunge Barbara. Weich Plötzlich, mit einem hoffnungslosen Seufzer, drehte sich Dolly wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück. Ich wartete mindestens 2 Minuten gespannt. Als Lolita zum 2. Mal die Augen öffnete, wurde mir klar, dass selbst dann, wenn die Wirkung des Barbiturates später in der Nacht doch noch eintreten sollte, die Sicherheit, auf die ich gebaut hatte, eine trügerische war. Es schlief wieder fest, mein Nymphchen, und doch wagte ich nicht, mich auf meine verzauberte Reise zu begeben. La petite dormeuse, ou l'amant ridicule. Morgen würde ich sie wieder mit jenen früheren Pillen vollstopfen, die ihre Mami so überaus gründlich betäubt hat. Warten wir ab. Lolita von Wladimir Nabokov. Aus dem Amerikanischen von Dieter E. Zimmer. Teil 1. Verzauberte Jäger. Die Rollen und ihre Darsteller: Humbert Humbert, Ulrich Mattes. Lolita, Nathalie Spinell-Beck. Charlotte Hayes, Leslie Malton. Claire Quilty, Hermann Lause. Dr. Ray, Martin Reinke. In weiteren Rollen: Ingrid André, Gunda Aurich, Silke Dornow, Peter Harting, Silke Linderhaus, Petra Redinger, Walter Spieske und viele andere. Technische Realisation: Theresia Singer und Matthias Fischernich. Regieassistenz: Silke Hildebrand und Ute Christine Krupp. Hörspielbearbeitung und Regie: Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1999. Redaktion und Dramaturgie: Johann Maria Kamps.